NDR 4. Willkommen zum Hörspiel. Liebe Zuhörer, trotz aller Quasseligkeit und exzessiver Talkkultur zählt der Tod immer noch zu den letzten Tabus unserer Gesellschaft. Jedes Reden darüber, so es denn einsetzt, strengt an, schmerzt, ängstigt. Reinhold Battberger hat im folgenden Hörspiel, das wir Ihnen nun vorstellen möchten, das Sterben seines Vaters thematisiert. Minutiös registriert er die kruden physischen Details des Dahinsiechens, den Zorn und die Hilflosigkeit derer, die zusehen müssen, denkt aber auch nach über den Menschen, der sich da verabschiedet. Für alle Beteiligten bedeutete er etwas anderes. Doch hören Sie selbst. Wir wünschen Ihnen anregende Unterhaltung. Wir genießen die himmlischen Freuden. Hörspiel von Reinhold Battberger. Musik Jonas Körfer. Haut er mein bestes einziges Geschirr, ein sechsteiliges Service auf den Boden. Aber nicht ratsch alles aus dem Regal, sondern einzeln, ein Stück nach dem anderen. Und noch ein Stück. Und noch einen Suppenteller. Weil er genau weiß, dass ich ihn umbringen könnte. Für jedes einzelne Stück könnte ich ihm ein Körperteil abhacken. Weiß genau, dass es mir lieber wäre, er schlägt mir sämtliche Zähne heraus. Und er genießt das. Und wieder ein Dessertteller. Bis auf den allerletzten Fleischteller. Und dann auf dem Absatz herum und weg. Zu dieser katholischen Zahnarztschlampe. Und ich auf den Fußboden mit blutigen Fingern im Scherbenhaufen. Und retten, was noch zu retten war. War nichts mehr zu. Dachte damals an allem diese katholische Zahnarztschlampe. Aber heute ist mir klar, es war der Krieg. Am Tag unserer Hochzeit zog er ins Feld und ich hochschwanger. Und dann jeden Tag, jeden, 7 Jahre lang jeden Tag Angst vor dem Postboten. Ging am Haus vorbei, vielleicht lebt er noch, ging nicht vorbei, jetzt ist er tot. Aber es war nur ein, und manchmal Feldpost, er lebte, aber war eben Feldpost. Bis ich seine unlesbare Handschrift sah, hat mich der Schreck schon so irre gemacht, dass ich nicht mehr aufnehmen konnte, was er in 3 Tage im Flottenstützpunkt Flensburg oder Kiel oder Wilhelmshaven und ich in den Norden und schwanger zurück oder nicht schwanger. Und ich dachte, bestimmt wieder mal schwanger. Und der Mann wird gerade totgeschossen. Auch Sanitäter werden totgeschossen. Oder er säuft ab, weil sein Schiff getroffen, versenkt. Und die paar Mal Flottenurlaub oder Reparaturarbeiten in Kiel oder Wilhelmshaven waren unsere Ehe. Und nach dem Krieg noch einmal von vorne mit einem sogenannten Wunschkind. Ich schwanger und wieder die Angst vor diesem Fremdkörper in meinem, das mich zur Unförmigkeit entstellende Wunschkind. Ist in Wirklichkeit ein mich in Sicherheit und Gesundheit und Mutterglück wiegendes Krebsgeschwür. Wochenüberfällig war es mir klar, das ist kein Wunschkind, sondern ein inoperabler Krebs. Und alle sagen dir, es ist ein Wunschkind. Und er brachte mich ins Krankenhaus, als tatsächlich die Wehen von diesem um Wochen übertragenen und dann auch völlig blau angelaufenen, wollte nicht atmen. Und die Hebamme mit der einen Hand an den Füßen, Kopf nach unten. Und der Wunschsohn sollte das sein, wie ein abgehäuteter Hase, bereits mit der anderen Hand auf den Arsch und schreit immer noch nicht. Und dann endlich ein klägliches Quäken. Und ich mit meinen schon seit Monaten entzündeten Brüsten. Und der stolze Vater geht in der gleichen Nacht mit der katholischen Zahnarztschlampe ins Bett. Glaubst du, ich bin blind? Von meinen Verwandten kommt das Essen, sonst würden wir verhungern. Von deinen Eltern kein Krümel. Und du mit deinem Medizinstudium wird von meinem Geld bezahlt. Und du verschenkst alles, wie das Essen, das ich herbeischaffe. Und du schenkst meine Seife und mein 4711, noch von Anfang des Krieges aufgehoben, an diese... Und er, was sagst du? Dein 4711, deine Seife, dein Essen, deine Verwandten, dein Geld. Und ein Stück des Sechsteiligen nach dem anderen. Das Einzige, was aus dem Erbe noch. Und die Zahnarztschlampe jeden Sonntag in die Kirche und mit ihrem Mann zur Kommunion und alle vier Kinder im Gänsemarsch hinterher. Und dann in derselben Nacht noch mit ihm ins Bett, mit meinem Mann. Und er? Sie führt so eine unglückliche Ehe. Und ich? Unglücklich, vier Kinder, einen netten Zahnarzt zum Ehegatten, der seine Familie ernährt. Und er? Nett soll er sein? Mir doch egal, sage ich. Und er? Sie wird von ihm geprügelt. Und ich? Beten, prügeln, vögeln. Passt gut zu ihr, aber nicht zu dir. Oder bei ihrem Ehemann beten und prügeln. Und bei meinem Ehemann vögeln. Was weiß ich? Sagte damals natürlich nicht vögeln. Hätte mich das nie getraut. Und er? Aber wir sind glücklich. Und sie nicht. Und ich? Du vielleicht mit deinen zwei Weibern. Und deine Schlampe ist glücklich. Beim Ehemann beten, prügeln, vögeln. Bei meinem Ehemann nur vögeln. Vögeln sagt man damals natürlich nicht. Und er wieder auf dem Absatz herum und weg. Und ich die ganze Nacht wach. Nick ich ein, schreit das verfluchte Wunschkind. Oder das Ältere muss auf den Topf. Oder ich träume, wie er mit seiner Zahnarztschlampe gerade. Und dann hört er auf mit mir zu. Eheliche Pflicht nannte man das damals, jedenfalls vor Gericht. Und spricht von Scheidung. Die Ehe unauflöslich, bis das der Tod. Und er zwingt mich zur Scheidung. Zeigt sich selbst an wegen Ehebruch. Der Dummkopf. Und ab mit seiner und ich wieder schwanger. Und mit den drei Belgern und ohne Beruf und Steno und Schreibmaschinenkurs und Sekretärin und meine Mutter den Haushalt. 15 Jahre nach Kriegszeit. Seit damals 48 Jahre keinen Mann mehr. Nichts vermisst, wenn ich ehrlich bin. Kann mich nicht mehr erinnern an den sogenannten. Einmal griff er mir von hinten an die Brüste und ich versuchte, seine Tatzen wegzu... und sage, sei doch nicht so ordinär. Und er lässt los und wieder beleidigt und weg. Aber trotzdem, als mir die Jüngere ihre Sonntagsdackelfalten hinschob, Mami... Allerliebste Mami, wusste ich, er ist tot und war heilfroh, dass ich immer noch lebe und keine Trauer. Nein, keine Trauer. Die Töchter hatten den Kontakt mit ihm so gut wie abgebrochen. Aber dem Sohn wenigstens das Studium finanziert. Aber damals keine Mark für mich und die... Er schon immer für das Geistige zuständig. Weniger körperliche Arbeit oder Geld verdienen. Das Geistige hieß bei ihm stets. Nicht arbeiten, nicht Geld verdienen. Nur Kinder zeugen. Hatte schon immer eine Schwäche für Papierfresser und Bücherfresser. Und sein Sohn wurde fürs Papierfressen bezahlt. Und die Töchter bestraft, weil sie eben keine... Sagt mir natürlich niemand, wie er gestorben ist. Gleichgültig. Sicher im Bett, wie ich ihn kenne. Wird schon eines seiner Weiber oder vielleicht keine mehr da? Im Alter? Gleichgültig. Oder in einem Todesaltersheim? Gott sei Dank ist mir das erspart. Immer klarer. Der Krieg. Aber jetzt zu spät, um zu trauern. Nein. Unsinn. Tot ist er. Sind ja noch seine, erinnern mich ja oft genug mit ihren Charakterschwächen. Die Ältere, der Sohn, die Jüngere, weiß gar nicht, wer am schlimmsten. Wird immer das Schlimmste vererbt, ist die Wahrheit. Und dann wird das Allerschlimmste von einem selbst und dem anderen in die Kinder vererbt, abgeschwächt, verwässert. Aber immer kommt noch Ekligeres, Neues dazu. In diese erst ausgeschiedenen, dann vollgefütterten und mit einem ganzen Menschenleben vollgefressenen Tumormenschen. Als der Brief kam, kein Anruf, nicht einmal ein Anruf, kein persönliches Wort, kein tröstendes. Gudrun, Liebste. Liebste Sieglinde. Keine Form. Kein Stil. Nichts. So gut wie nichts. Keine Todesanzeige. Öffnet man ahnungslos einen Umschlag. Kein Trauerrand. Wie soll man da wissen, dass es sich um eine Todesanzeige... Kaum zurück von meinem zen-buddhistischen Wochenendseminar. Ganz kaputt fiel mit meinen Taschen über die schreienden Katzen. Nicht mal, liebe Gudrun, dein Vater... Von wegen, liebe Sieglinde. Sein überfallartiger Brief ohne Trauerrand mit der Hand... In der Handschrift seiner Frau. Da musste wohl gespart werden. Ein einziger Satz. Ein Sätzchen. Ha. Während meiner Abwesenheit... Und was für ein einfühlsames Sätzchen. Was sagst du? Während meiner Abwesenheit entschloss sich mein Vater... Ich sagte, ha. Über den Tod sollte man nicht reden dürfen. Während meiner Abwesenheit entschloss sich mein Vater... Nach einer Diagnose eines nicht mehr operablen Lungenkarzinoms und tomografisch festgestellter Metastasen im Gehirn zu einer sogenannten Chemotherapie. Der Vater kam plötzlich als ein Toter daher, nachdem es nie einen Vater zu Lebzeiten gegeben hat. So gut wie nie. Wohl bei meiner Zeugung. War ich dabei? Beim Besuch mit meinem Mann vor meiner Verlobung? Ein einziges Mal, 2 Stunden in 20 Jahren. Hast du Glück gehabt, meine liebe Sieglinde. Ich war 6 Jahre alt, als er mich verließ. Uns verließ. Du warst erst 1 Jahr alt, meine liebe Sieglinde, aber ein 6-jähriges Kind, wie ich damals, das vom Vater verlassen wird. Da bleibt ein Trauma, da bleibt ein Karma-Loch. Zur Hochzeit dann diese... Ich weiß, meine liebe Gott. Diese holzgeschnitzte Madonna aus Oberammergau. Zu meiner Hochzeit. Mir. Und ich gerade in meiner atheistischen Phase mit einer unbezahlten Couchgarnitur in einer teuren Mietwohnung. Ausgerechnet Bananen. Und von einem, der nun wieder von Gott... Ich weiß. Dabei hattest du noch Glück. Ich habe zur Hochzeit nichts bekommen. Nichts. Und ich bin da gestanden wie ein... Und du? Was hast du denn von unserem Vater bekommen mit deinen 6 Jahren? Außer deiner holzgeschnitzten Mutter Gottes aus Oberammergau. Das Leben. Ach. Ich war sofort traurig. Mir war zum Heulen zumute. Ich scheuchte die überfressenen Katzen weg. Eine plötzliche Lähmung des Arms. Mir kamen sofort die Tränen, obwohl ich nicht traurig war. Ich fragte meinen Mann, ob ich zum Begräbnis... Natürlich dachte ich keine Sekunde daran, nicht zu dem Begräbnis. Eine plötzliche Lähmung des Arms. Und nicht, wie wir alle gedacht haben. Mein Vater, seine Frau und ich. Ich fragte meinen Sohn, ob ich zum Begräbnis... Ein furchtbarer Körperschmerz, haben wir gedacht, kündigt eines Tages den Anfang vom Ende an. Nur nicht den Fehler und nicht zum Begräbnis des Vaters oder der Mutter. Den kenne ich doch gar nicht, dein Papst, Mami, sagte mein Sohn. Und ich fragte meine Tochter. Das versaut den Rest des Lebens, wenn man nicht zu Begräbnis. Das mache ich natürlich nicht, egal was gewesen ist. Eher nicht gewesen ist mit dem Vater. Ohne Begräbnis, Abschiedstrauma. Vom Karma ganz zu. Und weißt du, was das Luder von Tochter sagt? Ich frage sie also, ob ich zum Begräbnis meines Vaters, ihres Großvaters, und sie sagt, nö, nö, sagt die. Der Vater muss wie die Mutter von den Kindern unter die Erde gebracht. Die Toten reiten sonst auf den Lebenden herum. Da brauche ich gar nicht erst meinen Zen-Meister aus Aschaffenburg zu fragen, um das zu... Und da habe ich gedacht, recht hat das Luder. Und habe dann auch gesagt, nö. Da bin ich Stau auf der Autobahn, los in den nächsten Zug. Die Zeit war knapp und... Eine plötzliche Lähmung des Arms. Und nicht, wie wir alle gedacht hatten, mein Vater, seine Frau und ich, ein furchtbarer Körperschmerz in der seit 10 Jahren immer wieder operierten Blase wird der Anfang vom Ende sein. Meinen Vater hatte sein 10-jähriger erfolgreicher Kampf gegen den Blasenkrebs schier zu einem medizinischen Wunder werden lassen. Eine plötzliche Lähmung. Ein Teller fiel ihm plötzlich aus der Hand. Plötzlich, sagte mein Vater, fiel mir der Teller aus dem Gehirn. Genauso war es. Der Teller fiel aus meinem Gehirn und ich schaute die Hand an und sah, dass meine Hand und ich zusahen, wie das Gehirn den Teller fallen ließ. Durst. Die Frau meines Vaters hatte mich angerufen. Dem Vater ginge es schlecht. Sie könne nicht reden am Telefon. Sie rufe mich an, wie mit mir vor langem abgemacht. Wenn es soweit sei. Sie wisse nicht, ob irgendetwas soweit sei. Sie rufe mich jetzt an und sage nichts mehr am Telefon, außer dass der Vater gewünscht hätte, niemand aus der Familie solle benachrichtigt werden, außer... Durst. Sein Sohn. Ich fuhr in eines dieser widerwärtigen, folkloristischen deutschen Touristenzentren, in denen mein Vater... seit über 30 Jahren als kleiner Geschäftsmann und später als sogenannter Senior lebte, mit seiner dritten Frau, seinen Büchern und diesem Tonnengewicht der Schallplatten mit der Musik von Richard Wagner. Auf der ganzen Zugfahrt dachte ich, ein Karmaloch entsteht. Da entsteht ein riesiges Karmaloch. Seit er in den frühen 70er Jahren bis in die 80er Jahre hinein die Bayreuther Festspiele besucht hatte, hörte er täglich, jahrelang, während er las, während seine Frau bediente, den Ring mit Knappertsbusch, mit Furtwängler, mit dem scheußlichen Karajan und seiner musikalischen Chemotherapie und dann die übrigen Opern und wieder von vorn. Die letzten Jahre durfte er seinen Wagner nur noch über Kopfhörer hören, weil seine Frau durchdrehte, zumal sein Gehör immer schlechter wurde. Natürlich hatte er Wagner vorher gehasst, seine Musik allemal, obwohl er nur einmal vor dem Krieg im Würzburger Stadttheater eine ihn für immer von der Wagnerschen Musik heilende Aufführung des Fliegenden Holländer gesehen und gehört. Dein Vater hat nie auch nur das Geringste von Musik verstanden. Mein Vater hat tatsächlich einer sogenannten Chemotherapie zugestimmt. Eine Chemotherapie als konsequente Fortsetzung der chemischen Reinigung. Als konsequente Fortsetzung des ungebremsten Siegeszuges der IG Farben bei einem hoffnungslosen, nicht mehr zu operierenden Lungenkarzinom, wo doch sogar ein hoffnungsloser Kopf in jeder Phase der Therapie abgeschnitten werden kann. Dazu Metastasen im Gehirn. Da ist natürlich der einzige konsequente Therapievorschlag der Kapazität des bedeutendsten Krebsweltzentrums, die sogenannte Chemotherapie. Nach so einer Diagnose ist jede Therapie aussichtslos. Dein Vater hat Medizin studiert. Leider nicht zu Ende. Chemotherapie als chemische Reinigung. Natürlich muss ein menschlicher Körper viel öfter gereinigt werden als die ihn umgebende Kleidung. Innen und außen wie ein Kleidungsstück. Und bei einer Chemotherapie als Krebstherapie ist die allergründlichste Reinigung erforderlich. Und das hängt ja auch logisch und innerlich zusammen, weil die in der chemischen Reinigung gereinigten Kleider das ihre dazu beigetragen haben, den Krebs zu erzeugen. Natürlich ist es eine strategische Frage, wie man die Menschen Geld zahlen lässt, damit sie Krebs kriegen, und ihnen dann noch mehr Geld abknöpft, damit sie ihn wieder loswerden, woran sie glauben wollen. Aber wenn eine deutsche Kapazität ein Wort spricht, gibt die IG Farben ihren Segen dazu. Und wenn die IG Farben ein Wort spricht, hat sie den Segen aller deutschen Kapazitäten. Also den Körper an den Tropf. 5 Tage zur chemotherapeutischen Reinigung, zur Vernichtung des Krebskörpers und seines Besitzers, durch die mit Motorjachten und Kugelschreibern honorierten deutschen Krebsspezialisten mit den allerfreundlichsten Grüßen von den IG-Farben. Er hat ein starkes Herz. Er hatte immer ein Sportlerherz, ein Handballerherz. Dein Vater ist bei der Diagnose schmerzfrei gewesen. Dieser Alterskrebs hätte in aller Ruhe weiterwachsen können und nach dem Einsetzen der Schmerzen Morphium. Ein Krebstod. Väter hassen es besonders, an den Tod erinnert zu werden. Ein Krebstod ist natürlich wertlos, ganz und gar wertlos. Der Vater meines Vaters, mein Großvater, war... Du weißt gar nichts von mir, du kannst überhaupt nichts wissen. Wir trafen uns 1 oder 2 Mal, Rotznase. Für einen Toten ist ein Sterbender widerwärtig in seiner Unentschiedenheit. Und für die Lebenden genauso. Aber die Toten beruhigen ihre Nerven, solange sie nicht das Grundwasser verseuchen. Jeder Lebende ekelt sich vor einem sprechenden Toten. Ein sprechender Toter ist geschmacklos. Ein sprechender Toter bedeutet für seine ganze Umgebung Horrorkabinett und Disqualifikation. Das ist der einzige Grund, weshalb die Toten schweigen. In Wirklichkeit plappern sie in einem vor. Du hast nie viel geredet. Mein Vater sagt, du hättest mit seiner Mutter, deiner Frau, nie geredet, außer ihr habt gestritten. Zu mir warst du... Reine Sentimentalität. Was dein Vater über mich gesagt hat, ist logischerweise falsch. Hat er nicht wie ein Uhrwerk immer wieder gesagt, er hätte von mir noch seine erste Unterhose zu kriegen? Welche Mengen er allein zusammengefressen hat. Nun gut, wir sahen uns selten. Noch seltener sprachen wir miteinander. Zufall. Nach seinem 15. Jahr nur noch 1 oder 2 Mal. Reiner Zufall. Nach der Scheidung von deiner Mutter kein Wort mehr mit ihm. Meine Schwiegertochter war mir lieber als dieser Sohn. Ein einziges Mal bin ich mit dir... Ich kaufte dir ein Eis und du hast es auf den Sitz meines DKW fallen lassen. Wie willst du noch wissen, wie oft wir uns gesehen haben? Wie will ein Kind jede Begegnung in seinem weichen Schädel behalten? Ich konnte schon mit meinem Sohn nichts anfangen. Mit dir erst recht nichts. Dein Vater konnte wenigstens Schach spielen. Das Einzige, was dein Vater konnte. Allerdings nur, bis er 7 war. Das hat ihn so erschöpft, dass er später nie mehr etwas zustande brachte. Ich sagte zu ihm, du kriegst jedes Mal eine Ohrfeige, wenn du verlierst. Nach einem halben Jahr verlor der Knirps kein einziges Spiel mehr. Oranur und Dor. Ah. hat er mir mehr erwartet. Vormittags saß er bei mir im Unterricht. Irgendwas wird er schon mitkriegen, dachte ich. Nachmittags ließ deine Großmutter das Kind gern mit mir ins Café. Misstrauisch war sie, glaubte nicht, dass ich jeden Nachmittag im Schachcafé sitze. Der Kleine spielte Schach und kümmerte sich nicht groß darum, was ich tat, 2 Jahre lang. Das war eine sehr, sehr schöne... Kurzum, dein Vater war ein Schulversager, das ist bekannt. Im Gegensatz zu seiner Schwester. Sie saß ja ebenfalls bei mir im Volksunterricht. Hat ihr nicht geschadet. Übersprang 2 Klassen im Gymnasium. Heiratete ein bisschen zu früh diesen Legion-Kondorschnösel. Nach der 5-tägigen Verspottung seines Körpers mit aggressiven Chemikalien, die fast alles töteten, außer den Krebs, verfiel mein Vater jeden Tag mehr und mehr. 4 Wochen lang keine Reaktionen, nichts. Redete tagsüber nichts mehr. Manchmal nachts sagte er plötzlich einen Satz, aber keine Erwiderung, nichts. Rief nur noch Durst. Seine Frau fütterte ihn oder hielt ihm die Pissflasche zwischen die Beine, wechselte die Windeln. Mein Tod war rasch, nichts Besonderes. Kurz vor der Pensionierung wurde mir in meinem DKW auf der Autobahn übel. Ich hielt auf dem Seitenstreifen, mein Kopf fiel vornüber, tot. Als ich das Haus betrat, roch ich diesen fadenpenetranten Geruch zusammen mit dem über 30 Jahre alten Zigarrenrauch. Vor 3 Jahren hatte er das Rauchen aufgegeben. Die Frau meines Vaters stand schon in der Tür, hielt den Finger auf die Lippen. Der Geruch des Todes, der weder nach Leichen riecht, noch nach verwestem Fleisch. Vielleicht war es nur die Gewohnheit eines Tieres, als ich die Luft einsog, die Nähe des Todesgeruchs. Die Frau meines Vaters sprach leise. Der Sterbende lag im 1. Stock. Beim 1. Ruf sprang sie auf und rief, ich komme sofort. Sie hastete die Steintreppe hoch. Später sah ich, dass sie am Tag bis zu 50 Mal die Steintreppe hinaufhastete. Eine 80-Jährige. Spiel das nicht so hoch. Er starb wie alle. Ein bisschen grausam, das gebe ich zu. Ich habe nie einem Arzt vertraut. Vor einer medizinischen Kapazität habe ich immer sofort die Flucht ergriffen. Aber genau das wollte er ja werden, eine medizinische Kapazität. Ein 4-wöchiges Koma mit teils offenen, teils geschlossenen Augen. Nach ihrer 5-tägigen chemischen Sonderbehandlung hatten die Ärzte, obwohl sie meinen Vater bereits zu einem Toten chemotherapiert hatten, der gerade noch nicht klinisch tot war, nach einer Verschnaufpause von 2 Tagen die Fortsetzung der chemotherapeutischen Hinrichtung gefordert. Natürlich ist er keine Kapazität geworden. Er verkaufte Damenoberwäsche. Aber seine Frau setzte durch, dass die für den Laien unbezahlbare und deshalb gratis dazu verordnete ärztliche Verantwortung, nach allen Regeln der ärztlichen Kunst heilend zu wirken, abgebrochen wurde. Sie bestand auf dem Transport meines Vaters in ihre Wohnung. Und jetzt trat ich hinter der Frau meines Vaters in das Schlafzimmer des Ehepaars. Und das Begräbnis? Mein immer weiter wachsendes Karmaloch. Ich weiß, ich weiß. An der Stelle des Ehebettes stand ein nagelneues Krankenhausbett mit einem Plastikgalgen zum Hochziehen. Mein Vater konnte nicht einmal die Hand heben. Gegenüber ein Tisch mit einem Berg von Windeln, Mull und ineinander geschachtelte Speibecken aus recyceltem Papier. In der einen Ecke ein weiterer Tisch mit Medikamenten, die dem Sterbenden nicht mehr gereicht wurden. Verschiedene Salben und das Vaseline-Glas, aus dem ihm vor jeder Fütterung der Mundinnenraum eingestrichen wurde, der seit der Chemotherapie durch offene Geschwulste verwüstet war. In der letzten Ecke stand das Notbett der Frau meines Vaters. Ein einzelner Mensch konnte gerade noch im Zimmer herumgehen. Da es kein Fenster gab, war die Doppeltür geöffnet. Draußen war Sommer und es gab Licht. aber Licht und Wärme wurden auf dem Weg ans Bett des Vaters von diesem gelagerten Sterbensmist verschluckt. Mein Vater lag unter einer weißen Maske aus Kunststoff unter einem weißen Kunststoffkörper. Die Haare auf seinem weißen Schädel waren ausgefallen, bis auf einen weißen Kranz Haare am Hinterkopf, der in verschwitzten Strähnen herunterhing. Das Gesicht von einer Flüssigkeit aufgeschwemmt, straff die Stirn, faltenlos die Magenfalten auf die glatte weiße Wasserhaut geklebt, wie dick geschminkt, vor allem um die Augen wie mit der Haut verwachsene weiße Schminke. Die Augen. Rissen und starr auf nichts stierend. Ich sagte in diese Augen hinein, da bin ich, dein Sohn. Holte einen Stuhl, setzte mich, schwieg, nahm seine Hand, die warm war, knochig. Die Augen, losgelöst vom Körper. Schwarze und rote Flecken auf dem Hals. Heute reden sie zu den Sterbenden, weil eine medizinische Sterbenskapazität bewiesen hat, dass der Sterbende es hört. Der Sterbende hört alles, was ihm nie gesagt wurde im Leben. Jetzt muss er sich alles anhören, dachte ich und schämte mich. Hielt diese warme, knochige Hand, schämte mich, weil ich nichts sagte. Plötzlich zuckte seine Hand auf die Brust, als hätte sie ein unsichtbarer Finger am Puls gefasst, auf seine Brust geschleudert. Langsam zog ich auch meine Hand zurück. Der Körpergeruch meines Vaters war von den Medikamenten vernichtet worden. Der Vaterkörper stinkt nach Tod. Nach Tod, dachte ich. Aber diese widerwärtigen Todesgerüche, die immer noch das Leben aus meinem Vater hinausdünsteten, waren weniger ekelhaft als die durch die chemisch-therapeutische Körperreinigung in der gründlichsten Weise durchgeführte Körpergeruchsamputation. Hat man mich vermisst? Kalter Regen, mitten im August. Viel zu sommerlich angezogen. Meine dünne, dunkle Second-Hand-Jacke kam endlich zum Einsatz. Ansonsten ein Fehlgriff. Der Waldfriedhof. Nebenan sollte ich schlafen. Das Ehebett war in zwei Teile zerlegt. Liege ich nun im Bett meines Vaters oder im Bett seiner Frau, dachte ich. Tatsächlich schlief ich erschöpft ein. Energie floss mir einfach heraus. Als könnte ich mein Wasser nicht halten, floss Energie aus mir. Trotzdem legte sich meine Erregung, Anspannung nicht. Vielleicht ein Schutz. Im ganzen Haus war die Energie abgeflossen. Es gab nichts mehr, das die Kraft hatte, Energie abzusaugen. Sie floss ab, wenn es noch welche gab. War keine da, auch egal. Die Frau meines Vaters wendete instinktiv die geringste Kraft auf, die in diesem Haus den Herzschlag noch möglich machte. Überall die Stapel von Bettwindeln, grobfaserigen Papiertüchern, unausgepackten medizinischen Gerätschaften. Die unzerlegte Hälfte des Ehebettes war von diesen aseptisch verpackten deutschen Exportgütern bis auf einen schmalen Gang zugestapelt. Erschöpft schlief ich Wand an Wand mit dem Sterbenden, der seinen einzigen Nachtsatz sagte. Plattling. War die Hölle. In der ersten Nacht. Gestern flog ein weißer Schmetterling durchs Zimmer. In der zweiten Nacht. Lass mich sterben. In der dritten Nacht, um wieder für 24 Stunden zu verdämmern. Beim Wechseln der Windeln, beim Umdrehen des Körpers in das bis auf das Skelett nachgebende Fleisch hineingreifen, in das Tonnengewicht der Haut, Sehnen, Organe, des Blutes. Die schwarzen und offenen Hautstellen, an denen das Immunsystem sichtbar zusammenbricht. Alle Körperhaare ausgefallen, auf der Brust, auf dem Rücken, am Geschlecht. Der Schwanz ein Kinderschwanz. Der Hodensack schlaff. Warum hat dieser große Mann einen so kleinen Schwanz? Beim Entblößen zieht sich der Körper zusammen, ein riesiger Fötus. Auf dem Handrücken die einzigen dunklen Haare, wie vor kurzem nachgewachsen. Angst, Ekel vor der Zerstörung, Hilflosigkeit, weil nichts Bedeutung hat für den Sterbenden. Wut auf den Vater, mit dem ich vor 10 Wochen spazieren ging, über seine Arzthörigkeit. Was wir vorher besprochen hatten, ungültig. Was er über sein Sterben gesagt hatte, ungültig. Morphium, keine künstliche Lebensverlängerung, alles ungültig. All das hätte nur ein Vater mit einem klaren Kopf, klaren Bewusstsein entscheiden können. Ein klares Wort wenigstens. Jetzt will ich, dass es zu Ende. Schmerzen, Morphium. Aber das war gar nicht möglich. Wir sprachen über... Egal, ist egal. Jetzt setzte bereits die Zerstörung seiner Person ein, wie ich sie in Erinnerung hatte. Alles verzerrte sich in diesen 3 Tagen. Ich konnte nur zusehen, wie sich das Leben, die Geschichte, der Vater von jetzt an zurück verzerrten. Mein eigenes Leben wurde in diese Verzerrung mit hineingerissen. Ich selbst wurde weggerissen. Ausgestoßene, herausgepresste Laute, kein Schreien mehr, Durst. Schmatzen als ältester Reflex. Zuerst den Mund mit Vaseline einreiben, einpinseln. Die Plastikschnabeltasse, durchsichtig. Gelbe Hühnerbrühe mit dickem gelbem Fett. Zerkochte weiße Fleischfasern. Toastscheiben von Aldi. Fingernagel klein mit Leberwurst. Bröckchenweise zwischen die Lippen. Das Fett verstopfte immer wieder die Schnabeltasse. »Was soll ich ihm kochen?«, sagte die Frau meines Vaters. Dann wärmte sie in diesen alten, zerkrusteten Emaitöpfen aus dem Anfang ihrer Ehe die schon vor Tagen vorgekochte Hühnerbrühe mit dem zerkochten Fleisch. Den Rest, den der Sterbende übrig ließ, kochte sie am nächsten Tag wieder auf. Die ungerösteten Toastschnittchen mit dem Leberwurstaufstrich kamen in den Kühlschrank und wurden am nächsten Tag noch einmal... Essen wirft man nicht weg. Weg da. Das könnte dir so passen. Dein Vater hat um mich jedenfalls keine Träne vergossen. Weg? Unmöglich. Die Toten sind nicht weg. Sie leben in euch. Keine Körper oder Leichen, obwohl ich mir da auch nicht mehr sicher bin. In seinen Söhnen und Töchtern weiterleben wollen, ist die erste Perversion unserer Gattung. Die Wörter in euren Köpfen sind so gut wie alle von Toten. In euren unmusikalischen Köpfen sind die Stimmen der Toten, nirgends sonst. Deshalb sinnlos, mich hinauszuschmeißen. Ich weiß nichts von dir, also kannst du nicht in meinem Kopf... Nicht in deinem Körper, Seele oder wie du dich sonst aufteilst, Grünschnabel. Die Toten sind genauso dumm wie die Lebenden, Rotznase. Hast du ihn noch mal... Ich meine, wie sah er aus? Der Sarg war zu, in der Friedhofskapelle. Und seine Frau? Ich also frierend in der Friedhofskapelle vor dem schlichten Fichtensarg. Auf der Empore wurde die ganze Zeit ein Kassettenrekorder mit 2 Lautsprechern installiert. Klappte nicht. 20-mal quietschende Aufnahme. Immer wieder der Anfang von Lohengrin. Das Ave Maria war wohl zu christlich. Die Sängerin vom Küster ausbezahlt und nach Hause geschickt. Und wieder der quietschende Anfang von Lohengrin. Warum bist du nicht? Keine Lust, seine Frau, die Gesellschaft... Unseren Engelbert zu. Engelbert. Der geliebte Sohn. Ha! Papi-Söhnchen. Mit seinen wie vielen Jahren? Mitte 50. Nach seinen schlohweißen Haaren zu schließen. So gut wie. Jedenfalls ein Greis. So gut wie. Junggesellengreis. Kinderlos. 2 Greise. 2 Versager. Alte Männerkiste, wie wir heute wissen. Patriarchatsmist, wie wir heute wissen. Schwulengeschichte wahrscheinlich, wie wir heute. Oder die ganz hinterhältige Tour. Vater ausnehmen. Sage nur Erbschleicher. Erben wird er jedenfalls nichts. Aber die Bücher? Nichts wert. Aber die Schallplatten? Nichts wert. Na dann, Geld ist keins da. Alles weg. Nichts geholfen, das Ranschmeißen. Nichts zu holen. War nie was zu holen. Gab ja auch sonst nichts. Jedenfalls für uns. Oder hast du außer der Mutter Gottes aus... Halt bloß den Mund. Fragen werde ich doch noch. Du kannst sie ja haben, die Holzgeschnitzte. So scharf bin ich auch wieder nicht drauf. Na also. Und weiter? Du hast mich rausgebracht mit deiner... Ich war schließlich nicht dabei. Ich hatte nicht das Vergnügen. Und du warst nicht dabei, als ich mit unserer Mutter geredet habe. Sagt die glatt, sie hätte immer geglaubt, sie würde vor unserem Vater unter die Erde. Das musst du dir vorstellen. Seit 40 Jahren Scheidung nicht mehr gesehen und sagt, vor unserem Vater. Und kaum erhole ich mich von dem Schreck, sagt sie, sie hätte vor 5 Wochen von ihm geträumt, nach über 40 Jahren. Und kaum erhole ich mich von diesem Schreck, sagt sie, sie hätte sich mit ihm im Traum unterhalten, sie hätten sich gut verstanden. Gut verstanden. Und ich, Mama, du bist 80. Seit über 40 Jahren habt ihr nicht mehr miteinander. Keiner hat diesen Mann verstehen können. Nicht mal dein Lieblingsbettpisser Engelbert hat seinen geliebten Erzeuger. Und die? Ich konnte mich bis zu diesem Traum nicht mehr an sein Gesicht erinnern. Und im Traum sah er aus wie vor 48 Jahren, als er mich verließ. Da haben wir Glück gehabt, dass er nicht nur auf seiner Beerdigung aufgetaucht ist. Weiter, weiter. Dann die Wagen vor dem Friedhofstor. Das Herumwerken mit den Schirmen. Begrüßung. Ich noch in Gedanken beim Sarg und diesen nach irgendwelchen Verlängerungskabeln und Steckdosen schreienden Männern. Hätte ich vielleicht doch kommen sollen. Was heißt es, den Krieg zu überleben und auf diese Weise... Nein. Wieso geraten die Körperextremitäten... Nichts. Warum speisen positive Energien auch Krankheiten? Oh Gott. Warum? Nein, sag es. Ich habe... Herumgestotter. Du hast dich erinnert, 10 Jahre nichts getan zu haben, außer herumgeschwatzt. Über den Krieg, Wagner, Kant, von Schopenhauer habt ihr beide nichts kapiert. Über die Familie, seine Töchter, seine Frauen, Pornos, Geld und mich, das war's. Und darüber, welch großartige Söhne ihr seid. Äußerst erschöpfendes Thema. Vor 10 Jahren fing sein Blasenkrebs an. Ihr hattet nichts Besseres zu tun, als weiter um eure Lieblingsthemen herumzustottern. Endlos die Erfolge bei der Bekämpfung des Blasenkrebses zu bewundern, den Blasenkrebsoperateur anzubeten, du und dein Vater. Ich hätte ihn füttern wollen. Weiß Gott. Ernährung umstellen, Vitamine, Körper bewegen. Klingt wie ein Gesundheitsapostel aus meiner Zeit. Vor allem das Gehirn bewegen, du und dein Vater. Rotznase. Es hätte was bewirkt. Natürlich, aber nicht unbedingt den Krebs besiegt. Und bitte nichts von unergründlichen seelischen Ursachen. Kein Fleisch, kein tierisches Fett, viel Soja, unbehandelten Reis, Tee, grünen Tee, unvergiftetes Obst, nur am Vormittag. Miso, Ume. Ich hätte ihn gefüttert. Ich hätte ihn in den Orgonkasten gesteckt. So, so, du hättest ihn gefüttert. Mit all den gesunden Köstlichkeiten des vergifteten Zeitalters. Nichts hätte er gegessen und getrunken davon. Das denkst du in Wirklichkeit, Rotznase. Nie hätte er sich in den Orgonkasten des Dr. Wilhelm Reich hineingesetzt. Den Orgonkasten des Dr. Wilhelm Reich hätte er mitsamt dem Orgon und seiner Lebensenergie zum Teufel gejagt. Fein raus, was? Oranur und... Dor. Ausgeburten deines mit geistigen Missbildungen gesegneten Zeitalters. Hirnschwäche, hehres Ziel menschlicher Entwicklung. Oranur und Dor, gefundenes Fressen für deine Schuldgefühle. Endlich stirbt der Alte, dem Sohn angeblich lebenslang im Weg. Krokodilstränen, Sieg. Künstliche Todesenergie, natürliche Todesenergie. Oranur und Dor, glaubst du, verpackt in neue Wörter, stinkt der alte Käse weniger? Todesenergie, wo nicht mal fürs Leben genügend Energie da ist. Oranur und Dor. Zum Teufel damit! Dein Vater hat dir doch meine buddhistischen Bücher gegeben. Konnte herzlich wenig damit anfangen, hat sich auf dich vererbt. Rächte sich natürlich. Was hätte ich tun sollen, außer ihn füttern? Füttern, das fällt euch ein, wenn ihr einen Sterbenden seht. Auf die Idee, wenigstens einmal in die Buddhismusbücher hineinzuschauen, bist du nicht gekommen. Nichts hättest du machen können. Alles hättest du machen müssen. Ist doch leicht zu behalten. Der Sterbende hat ein Recht zu sterben. Nicht von Söhnen und Töchtern und Ehefrauen vollgeschwätzt zu werden. Hast du ihn gefüttert, als du es noch konntest? Du meinst hoffentlich nicht mit Kartoffeln. War nicht einfach nach dem Weltkrieg I. Was seinem Hirn genützt hätte, hat er jedenfalls nicht gefressen. 7 Jahre Sanitäter im Krieg. Hilft nichts, wenn du selber auf der Schnauze liegst. Half ihm auch damals nichts, außer zu überleben, vielleicht, immerhin etwas. Wusste, was Sterben ist, hat aber nichts daraus gelernt. Oranur und Dor. Meine Tochter, nichts eiliger als rein in die Partei. Nach der Heirat mit dem Legion Kondorschnösel war es dann zum Glück vorbei mit dem SA und SS-Gesocks in unserer Küche und in ihrem Bett. Durfte ja nichts sagen in dieser Zeit. Deine Großmutter trat ebenfalls in die Partei ein. Habe mich selbst nie um Politik gekümmert, hatte genug Scherereien mit dem Nazi-Schulamt und dem katholischen Pfarrer. Der wusste, dass ich Buddhist war. Bestand darauf, dass ich jeden Sonntag im Hochamt die Orgel spielte. Später hat er mich an die Amerikaner verraten, hat ihnen geflüstert, dass ich Parteimitglied war. Frau und Tochter haben mich 44 rumgekriegt. Dachte, um des lieben Friedens willen, den es nie gab in dieser Familie. Deinen Vater haben sie nicht rumgekriegt. Ging schon damals seine eigenen Wege. Katholischer Wandervogelblödsinn. Für mich genauso grauenhaft. Der nun mit seinen katholischen Jungfrauen. Aber man spricht nur, wenn man gefragt wird. Ich fange immer bei Adam und Eva an. Jetzt erst recht nach dem Tod von... So ganz tief in meinem schwarzen Herzen. Jetzt denke ich natürlich an einen Toten und kann natürlich auch mit ihm sprechen. Früher dachte ich, werden an seinem Grab 3 Frauen stehen? Und früher dachte ich immer, in der Ewigkeit ist alles ganz anders. Ich habe keine Ambitionen mehr, ihn drüben zu genießen. So fremd geworden, dass ich mir gar nicht mehr sein Aussehen vorstellen konnte. Ungefähr 4 Monate vor seinem Tod habe ich von ihm geträumt. Der Inhalt des Traums ist mir nicht mehr in Erinnerung. Lediglich sein Aussehen war so, wie er mich verlassen hatte. Aber es war ein sehr schönes Beisammensein. Wie in guten Tagen. Nur der Anfang des Traums. Er trat in die Küche. Ich hatte eine Suppe gekocht aus Knochen, die der Metzger eigentlich für einen Hundebesitzer. Mit seinem Rucksack schob er die Suppenteller zur Seite, stellte den Rucksack hin, öffnete ihn, griff hinein und hielt mir eine Hand getrockneter Blätter unter die Nase. Weißt du, was das ist? Meine erste Tabakernte. Und ich? Wächst denn sowas in unserem Klima? Und er nimmt die Bibel vom Regal, reißt eine Seite heraus, mir wieder vor die Nase. Ist das nicht das ideale Zigarettenpapier? Jetzt verdienen wir Geld. Und dreht sich eine Zigarette. Aber dann kam dieses Beisammensein, an das ich mich nicht mehr, wenn ich den Menschen nicht wirklich tot vor mir sehe, ist er immer noch als Lebender in meinem Gedächtnis. Das bedeutet aber, ich kann das Kapitel nicht abschließen. Es wäre wichtig, Abschied von jedem. Abschied von diesem leblosen Körper zu nehmen. Ich habe das bei Vater und Mutter erlebt und auch in den letzten Jahren bei Karl und Tilly. Bei letzteren war ich Stunden in der Totenkammer im Keller, hielt die Hand bis zum Erkalten, bis Tilly von zwei Nonnen lieblos in den Sarg gelegt wurde. Hineingeschmissen wäre das bessere Wort. Aber man spricht nur, wenn man gefragt wird. Stunden, in denen alle Toten, die ich kannte, dabei waren. Natürlich fragt der Sohn nichts. Und die Töchter wissen gar nicht, was Fragen sind. Und wenn ich nicht rede, weil ich nichts gefragt werde, fängt das wieder bei Adam und Eva an. Mit dem ersten Teil aus meinem Sechsteiligen. Die Suppenschüssel. Stück für Stück. In aller Ruhe, bis zum allerletzten Fleischteller. Auf den Fußboden. Ich zwischen den Scherben, um zu retten, was nicht mehr. Liebe, er schlägt mir alle Zähne heraus. Und auf dem Absatz herum und weg zu dieser katholischen. Die Lebenszeit ist nur eine Marotte der Zeit. Ein Schutz für uns Schwachköpfe, damit wir nicht verrückt werden. Tatsächlich sterben alle Menschen beinahe gleichzeitig. Kaum tot, war auch dein Vater schon tot. Und du bist auch bereits tot, wenn ich deine Gehirnzelle verlasse. Nicht gerade ein angenehmer Aufenthalt in dieser aufgeregten, zerfallenden, glitschigen Masse. Weder vor den Lebenden Ruhe, noch Ruhe vor den Toten. Ewige Ruhe, blödes Zeug in den Menschenschädeln. Niemand wird verlassen. Niemand von deinen gehassten Lieben, niemandem kannst du davon. Alle aus diesem verfluchten Geschlecht sind immer zusammen. Dieser Planet spuckt die Toten nur so aus. Eine einzige Totenexplosion. Fiel gar nicht auf, dass du nicht... Na ja, nachträglich macht man sich seine Gedanken. Der liebe Engelbert bemerkte es durchaus. Hatte sie in einen verknitterten schwarzen Anzug geschmissen, auf dem ein öliger Fleck auf der Schulter. Sah aus wie ein Totengräber, unser liebes Fleisch und Blut. Hat er gemeckert? Nicht in meiner Anwesenheit. Setzte mich in die hinterste Reihe. Lohengrin fing an. Ohne Quietschen. Die Witwe winkte mich nach vorne. Gudrun, sagte sie mit Tränen in den Augen, saß rechts neben mir. Engelbert in der zweiten Reihe. Alle sehr ergriffen, soweit ich das mitbekam. Die Friedhofskapelle natürlich ungeheizt. Keine Kissen. War recht verklemmt, unser Engelbert. Sah aus wie nicht bestellt. Schon bekam ich Angst, er würde trotzdem eine Rede halten, um seine akademische unvermeidlich, fürchte ich. Bildung vorzuführen. Hielt sich aber zurück. Erschüttert, verstummt, diesmal. Aus tiefer Trauer. Aus allertiefster Trauer. Hat er wieder alle mit seinen Todesenergien zu Tode genervt? Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich gehört hätte. Klugscheißer. Und die Beerdigung? Fiel flach. Keine Beerdigung. Ein tschechischer Priester. Ein Tscheche? Ein Tscheche. Sprach jedenfalls tschechischen Akzent. Vaters Frau und ich arm in Arm zum Sarg. Ich mein Ikebana-Gesteck aus dem Packpapier und neben die Kränze und dann hinaus in den Regen. Kurzer Händedruck mit Engelbert. Ließ sich natürlich nicht umgehen. Natürlich nicht. Alter Abstauber. Wird sich schon was unter den Nagel. Der Abtransport ins Krematorium findet erst statt, wenn die Trauergemeinde... Ist auch hygienischer. Ein bisschen Rücksicht darf man erwarten für das Geld. Hatte bestimmt eine Sterbeversicherung. Wer weiß, dachte ich, wird er der Nächste, unser Engelbert? Warum nicht? Bei diesem schlohweißen Haar, bei diesem kranken Hirn? Ja, wer immer nur Todesenergien im Kopf hat, ist der Nächste. Keine guten Zeichen. Werde mal im tibetischen Totenbuch... Bei dem tut's auch ein schlichtes Tarock. Bleibt eh alles an uns hängen. Die ganzen Pflegekosten. So ein Begräbnis kann einen glatt ruinieren. Da hat er Glück gehabt, weil seine Schwester Spezialistin ist für eine optimale Todesvorbereitung. Eine echte Hilfe fürs Sterben. Keine dieser Sterbehilfen. Diese ganzen Karma-Löcher, die er... Der ganze Behörden- und Ärztekram reicht mir bereits voll auf. Füttern. Füttern, du liebe Güte. Naja, das ganze Babyprogramm nochmal für diese zusammengesackten, eingeschrumpften Männerkörper. Also verschissene Windel. Hör bloß auf. Dazu die unvermeidliche Altersverblödung. Unvermeidlich bei dem bestimmt. So ein Bruder. Naja, das packen wir auch noch. Gut, dass du mich da verstehst, liebe Sieglinde. Das Karma. Vielleicht komme ich dann doch mit. Wenn sie unseren lieben Bruder diesen Arsch endgültig... Lohnt natürlich die ganze Reise nicht. Die ganze Aufregung nicht. Weder gute Worte noch eine Hilfe. Nicht im Guten, nicht im Bösen. Lohnt eh nichts. Sie hörten »Wir genießen die himmlischen Freuden«, Hörspiel von Reinhold Badberger. Die Personen und ihre Sprecher waren Sohn Felix von Manteuffel, jüngere Tochter Sibylle Nicolai, ältere Tochter Renate Schröter, Mutter Maria Singer, Toter Großvater Rolf Schult, Sterbender Vater Dieter Süberkrüpp. Ton Daniel Sänger, Schnitt Bettina Erner, Regieassistenz Holger Hettendorf, Musik Jonas Körfer, Regie Ulrich Lampen. Produktion Südwestfunk, Hessischer Rundfunk 1997.